Es ist ja immer unterschiedlich. Tatsächlich, jeder Mensch nimmt die Religion anders wahr, aber ich kann aus meiner Perspektive und aus meinen Werten, die ich auch zu Hause gelernt habe als Jesiden, die auch jesidische Eltern haben, ein bisschen davon erzählen. Also das Jesidentum ist eine ähnliche religiöse Minderheit. Wir sind überall zerstreut auf der Welt, sind ungefähr weniger als 1 Million. Wir sind seit Jahrhunderten, Jahren verfolgt worden und die Jesiden werden schon immer diskriminiert aufgrund dieser Religion-Gemeinschaft. Und unser Symbol ist die Sonne. Wir beten auch Richtung Sonne. Es ist einfach, das ist eine Religiongemeinschaft, die viel, viel mit der Natur verbunden ist. Unsere Werte sind einfach, dass man Mensch als Mensch sieht. In unseren Gebeten kommt auch vor, dass wir für 74 Bevölkerung erstmal beten und dass der Gott die Bevölkerung alle schützen und dann uns. Ich bin so aufgezogen und auch erzogen, dass man Mensch einfach als Mensch sieht und respektiert. Und jeder Mensch hat das Recht, das Leben zu leben und nicht einfach um Überleben zu kämpfen. Also die Jesiden sind, die wissen nicht, wie die leben müssen, weil die immer davon abgehalten sind und die kämpfen immer über Überleben. Also die wissen nicht mehr, wie man lebt eigentlich. Die kämpfen immer nur fürs Leben. Aber es gibt viele andere Sachen, die wir als Jugendliche, als ältere Menschen, als Kinder, die Kinder, die unsere Zukunft sind, die müssen was anderes haben, um das Leben weiterzuführen. Ja, auf jeden Fall die Frage, ob man zu Muslimen anders reagiert oder einfach das Gefühl hat, also mit 15 habe ich die Frage meinen Eltern gestellt, darf ich mit Muslimen befreundet sein? Und die Antwort bekam ich, du darfst diese Frage nicht mehr stellen, Mensch ist Mensch, wenn die gut zu dir sind, aber nicht wie die zu dir sind, sei einfach du selbst. Du bist so erzogen, wir haben eine Bitte an dich, wir haben dich so erzogen, dass du Mensch als Mensch siehst und nicht von der Religion her und vom Aussehen her, egal welche anderen Perspektiven, die damit im Spiel sind, finde einfach Mensch als Mensch wahr. Diese Einschätzung nach den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, so menschlich zu haben, das beeinflusst mich zutiefst, muss ich. Nee, will ich auch gerne auch so sagen.